بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe die Geschichten der Propheten und sind bei dem 18. Teil angekommen der Vortragsreihe und wir sind bei Suleiman alayhi salam und wir sind jetzt da angekommen, wo wir über die Königin von Saba reden, also wo der Vogel, der Hudhud, ist zu spät gewesen, weil er hat ein Königreich entdeckt, hat gesehen, dass es Mushrikin waren, hat dies Suleiman alayhi salam berichtet. Und Suleiman alayhi salam schrieb ihr einen Brief und also die Königin war sehr weise und beratschlagte sich, also sie machte Shura. Allah sagt auch, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمَرْ und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Deswegen, man macht ja, der Emir macht Shura, also beratschlägt sich mit seinen Leuten, um die beste Meinung herauszubekommen oder die beste Entscheidung zu treffen. Und sie machte ja das, die Shura, mit ihrer führenden Schar, mit der führenden Gruppe, mit ihren Führern zusammen. Und das sehen wir in Surah 27, Vers 32. Sie sagte, o ihr führende Schar, gebt mir eure Meinung über meine Angelegenheit bekannt. Ich pflege ja keine Angelegenheit zu entscheiden, solange ihr nicht bei mir anwesend seid. Also man sieht hier ihre Weisheit. Warum? Weil sie pflegt keine Entscheidung zu geben, ohne sich mit ihren Führern zu beraten. Tayyib, die Antwort ihrer Führer war, also der Führer war, Surah 27, Vers 33, sie sagten, wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht dir zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst. Ja, wenn du kämpfen willst, wir haben eine große Armee und wir sind stark und so weiter, also wenn du den Kampf ausziehen willst, aber im Endeffekt liegt die Entscheidung bei dir. Und jetzt sehen wir ihre Hikma, ihre Weisheit in der nächsten Ayah, Surah 27, Vers 34. Sie sagte, gewiss, wenn Könige eine Stadt betreten, verderben sie sie und machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten und so handeln sie. Also sie meint ja, dass wenn zwei Nationen sich konfrontieren und das andere Land gewinnt durch Gewalt, so ändert er die Gesetzgebung des eroberten Landes, ja, sofern es nicht eine andere Gesetzgebung hatte, wie die, was erobert hat. Also er ändert die Gesetzgebung des eroberten Landes und dann tötet es die Führer. Deswegen sagt er, die machen die Mächtigen ihrer Bewohner zu Erniedrigten. Weil die Führer werden dann getötet, sozusagen. Und, Surah 27, Vers 35. Gewiss, ich werde Boten zu ihnen senden mit einem Geschenk und dann abwarten, was für eine Antwort die Gesandten zurückbringen. Warum Geschenk? Weil die meisten wollen Krieg machen wegen Geld und so weiter. Und dieses Geschenk soll ein Zeichen von der Frau sein, dass sie bereit ist, ihm Janne Besitz zu geben. Sie zeigt damit, ich bin bereit, dir Besitz zu geben, so viel du willst, aber ich will ja keinen Krieg sozusagen. Also auf so diplomatische Art und Weise. Und Surah 27, Vers 36 bis 37. Als er zu Suleiman kam, sagte dieser, wollt ihr mich mit Besitz unterstützen, aber das, was mir Allah gegeben hat. Und was hat Allah ihm gegeben? Was ist hier gemeint? Hier ist gemeint die Nubuwa, wallahu alam, die Prophetenschaft. Und er sagt weiter, ist besser als das, was er euch gegeben hat. Nein, vielmehr seid ihr es, die ihr über euer Geschenk froh seid. Kehrt zu ihnen zurück. Wir werden ganz gewiss mit Herrscharen über sie kommen, denen sie nichts entgegenzusetzen haben, und wir werden sie ganz gewiss erniedrigt daraus vertreiben als Geringgeachtete. Und das war auch der erste Schritt für sie zur Islamannahme, und sie erkannte, dass Suleiman a.s. kein Mann der Dunya war. Also sie entschloss sich dann daraufhin, ihn persönlich zu treffen. Also das war der erste Schritt für sie. Taib. Und Sura 27, Vers 38. Er sagte, O ihr führende Schar, wer von euch bringt mir ihren Thron, bevor sie als Allah-Ergebene zu mir kommen? Also Allah ist in Klammer hier. Muslimun, yani, dass sie ergeben kommen, erniedrigt zu ihm kommen. Yani. Taib. Und warum ausgerechnet der Thron? Weil der Thron war ihr königliches Symbol und die Mufassirun sagen, Suleiman a.s. wollte ihr ein Wunder zeigen. Die Propheten machten dies und sein Königreich war eine Aya an sich, also ein Zeichen an sich. Und der erste, der sich dazu gemeldet hat, war eine Ifrit min al-Jinn. Eine Ifrit von den Jinn. Ein Ifrit bedeutet jemand, der sehr stark bzw. ein sehr hohes Niveau erreicht hat im jeweiligen Feld. Und der Ifrit hat angeboten, Surah 27, Vers 39, ein Unüberwindlicher von den Djinn. Yani Ifritu min al-Djinn sagte, ich bringe ihn dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Und ich bin wahrlich stark genug dazu und vertrauenswürdig. Also er hat hier, wie wir sehen aus der Aya heraus, zwei Sifat, yani zwei Eigenschaften. Die eine ist, dass er stark ist und die zweite ist, dass er vertrauenswürdig ist. Taib. Und Suleiman a.s. pflegte in der Majlis, also in der Versammlung zu sitzen, von Fajr bis Dohor. Und also der Ifrit würde ja ein paar Stunden brauchen. Also bevor du dich vom Platz erhebst, bedeutet ja ein paar Stunden. So. Und der Flugweg, also Flugzeug von Jemen nach Jerusalem ist circa 4 Stunden. Das heißt, er ist vielleicht wie ein Flugzeug, ja, ne, so schnell wie ein Flugzeug, Allah Alam. Und Surah 27, Vers 40, derjenige, der Wissen, und hier sieht man den Vorzug von Wissen, derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte, ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt, ja, ne, bevor du blinzelst, sozusagen. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er, dies ist von der Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Was lernen wir hier raus? Der Djinn war derjenige, der den Thron gebracht hat. Aber trotzdem bedankt er sich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn du Wissen hast, dann sage nicht, ja, ich habe das Wissen, weil ich gelernt habe. Dann sagst du, Alhamdulillah, Allah lehrte mich dieses Wissen und hatte die Gnade, und mir das Wissen zu geben. Und natürlich, wem Allah das Lernen leicht macht, dem hat er viel Gutes gegeben. Tayyib. Surah 27, Vers 40 bis 44. Derjenige, der Wissen aus der Schrift hatte, sagte, ich bringe ihn dir, bevor dein Blick zu dir zurückkehrt. Als er ihn unbeweglich bei sich stehen sah, sagte er, dies ist von der Huld meines Herrn, damit er mich prüft, ob ich dankbar oder undankbar bin. Wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber unbedürftig ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Er sagte, macht ihr ihren Thron unkenntlich. Wir wollen schauen, ob sie recht geleitet wird oder ob sie zu denjenigen gehört, die nicht recht geleitet werden. Als sie kam, wurde zu ihr gesagt, ist dein Thron so wie dieser hier? Sie sagte, es ist so, als ob er es sei. Suleiman sagte, und uns wurde schon davor das Wissen gegeben und wir waren Allah ergeben. Aber abgehalten vom Glauben hat sie das, dass sie anstatt Allahs diente, denn sie gehörte zu ungläubigen Leuten. Es wurde zu ihr gesagt, tritt in den Prachtbau ein. Als sie ihn sah, hielt sie ihn für ein tiefes Wasser und entblößte ihre Unterschenkel. Er sagte, es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau. Sie sagte: Mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, aber ich ergebe mich nun zusammen mit Suleiman, Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Und sie antwortete, also was den Thron angeht, sehr intelligent. Sie sagte nicht, nein, das ist nicht mein Thron. Und sie sagte auch nicht, ja, das ist mein Thron. Sie sagte, es sieht so aus, als ob er es wäre. Und als sie dann bei dem Prachtbau war und darüber laufen sollte, dann hat sie ihre Unterschenkel entblößt, weil sie dachte, sie muss über das Wasser laufen. Aber vielleicht hat es sich auch um ein Glas Brücke oder so gehandelt und sie kannten Glas gar nicht. Und na, auf jeden Fall, ihr wurden Ayat gezeigt, Zeichen gezeigt und im Endeffekt hat sie den Islam angenommen. Und na, also wir sind fast fertig mit Suleiman al-Islam, aber wir erwähnen noch inshallah ein paar Dinge. Und manche sagen auch, er hat diese Frau danach geheiratet. Ja, aber es gibt keinen Beweis aus Koran dazu, dass er sie geheiratet hätte. Und die haben das in eine romantische Geschichte sozusagen danach verwandelt. Und daher erwähnen wir nur bis dahin und sagen nicht, dass er sie geheiratet hat oder nicht. Allah alam, und das ist auch nicht so wichtig für uns. Und na, auf jeden Fall, man hört oft heute, ich glaube, dass Aussage von den Juden. Sie sagen Suleimans Tempel. Aber Suleiman al-Islam baute keinen Tempel. Es war eine Masjid, die er erweiterte. Und zwar Masjid al-Aqsa. Und wer war derjenige, der Masjid al-Aqsa gebaut hat? Das war Ja'qub al-Islam. Und er baute sie zwischen dem Bau von dem Masjid al-Aqsa und dem Bau von Masjid al-Haram waren 40 Jahre. Jetzt erwähnen wir noch eine Sache, Sura 2, Vers 101 bis 102. Und als nun zu ihnen ein Gesandter von Allah gekommen ist, das bestätigend, was ihnen von Offenbarungen bereits vorlag, da hat eine Gruppe von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, das Buch Allahs hinter ihren Rücken geworfen, als ob sie nicht Bescheid wüssten. Und sie folgten dem, was die Teufel unter der Herrschaft Suleimans den Menschen verlasen. Nicht Suleiman war ungläubig, sondern die Teufel waren es, indem sie die Menschen in der Zauberei unterwiesen und in dem, was auf die beiden engelhaften Männer in Babel, Harut und Marut, herabgesandt worden war. Und sie beide unterwiesen niemanden in der Zauberei, ohne zu sagen, wir sind nur eine Versuchung, فَلَا تَكْفُرْ, so werde darum nicht ungläubig. Und so lernten sie von ihnen beiden das Zaubermittel, womit man Zwietracht zwischen den Ehegatten stiftet. Doch können sie damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Und sie erlernten, was ihnen schadet und nicht nützt. Und sie wussten doch, dass wer es erkaufte, am Jenseits wahrlich keinen Anteil haben werde. So ungefähr. Taib. As-Suddi, rahimullah, sagt, wo er diese Ayah Tafsir macht, interpretiert, Suleiman fand heraus, dass die Teufel den Menschen Sihr, also Magie, beibrachten. Also nahm er von ihnen alle Bücher weg, weil die Menschen pflegten das aufzuschreiben, was sie von den Shayatin gelernt haben. Und er brachte ein Gesetz heraus, jeder, der Magie lernt, praktiziert, lehrt, wird exekutiert. Also getötet, er begrub die Bücher unter seinem Thron. Als Suleiman verstarb, kam der Shaitan in Menschengestalt zu den Leuten und sagte, wisst ihr, woher Suleiman seine Macht herbekam? Die Teufel pflegten ihn zu lehren und ich zeige euch den Beweis. Geht und grabt unter seinem Thron und schaut, was ihr findet. So. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa ma kafara Suleiman. Suleiman hat keinen Kufr begangen. Weil die Juden sagen, Suleiman war ein Käfer, weil er so Magie betrieb und so weiter. Aber Allah subhanahu wa ta'ala spricht ihn von dieser Magie frei. Und es sind zwei Dinge, die wir auch hieraus lernen. Erstens, Suleiman ist unschuldig, wie gesagt. Und zweitens, Sihr ist Kufr Akbar. Also Magie ist Kufr was aus der Islam entfernt. So. Warum erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier den Ort, yani Babel? Wir wissen, dass der Koran nichts Unnötiges erwähnt. Wie zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht herabgesandt. Surah Al-Baqarah wurde am 10., 5., 6, im Jahre Hijri 1 oder so. Und danach das und das. Nein. Aber hier hat er den Ort sogar erwähnt. Tayyip. Das ist auch eine zu beachten. Und darüber, wer Harut und Marut sind. Wer sind diese? Einige der Mufassirin, der Koran-Interpretatoren, sagen, es waren zwei Engel, die den Leuten Magie beibrachten mit der Erlaubnis Allahs. So. Aber ja, es gibt auch andere Aussagen, dass die Engel sich gewundert haben, wie können die Menschen sündigen und so weiter. Danach hat Allah denen Gelüste reingemacht, den Engeln und so weiter. Aber diese Geschichte lassen wir weg, wo das gesagt wird. Und wir bleiben nur bei dem, was die einigen Mufassirin gesagt haben, dass Harut und Marut Engel waren, denen Allah erlaubt hat, oder ja, die mit der Erlaubnis Allahs den Leuten Sihr beigebracht hat, als eine Versuchung sozusagen, wie wir da auch in der Aya gelesen haben. Wie sie sagen, die Engel sagten zu den Leuten, die Magie lernen wollten, weil die Menschen sind zu ihnen ja, um Magien zu lernen. Und sie sagte, wir sind nur eine Versuchung und so werdet danach oder so werdet nicht ungläubig. Ja, das ist sehr wichtig. Und wir sehen dort auch eine Art von Sihr, und das ist zwischen Ehepartnern zu trennen. Das ist eine Art des, ja, eine Zwietracht zwischen den Ehegatten zu stiften. Und es gibt auch eine Hadith, dass der Shaitan auf dem Meer seinen Thron aufgebaut hat und dass die Leute kommen zu ihm, die Shayatin, und berichten ihm dann, dass sie den Menschen zu dieser und jener Sünde gebracht haben. Und danach sagt er, okay, setz dich, setz dich, setz dich, sagt er zu denen. Und dann kommt einer und er sagt, ich habe so lange bei den Ehepaaren Zwietracht gestiftet, bis sie sich getrennt haben. Und dann sagt der Shaitan zu ihm, also Iblis sagt ihm, komm und setz dich neben mich. Also er ehrt ihn sozusagen damit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, sie können damit niemanden schaden, außer mit Allahs Erlaubnis. Ja, ne, die Sihr ist schon eine große Sache, aber das geht nicht, dass sie jemanden schaden ohne Allahs Erlaubnis. Und auch das in Waage, wir haben ja erwähnt, dass Sihr an sich ist schon Kufr Akbar. Aber um das Sihr machen zu können, musst du auch Schirk und Kufr machen, weil die Shayatin von den Dschinn machen nicht einfach so Geschäfte mit dir. Zum Beispiel, sie sagen, du musst Frösche essen oder du musst Istinja mit Koran machen. Also Istinja, ja, die Reinigung nach dem Toilettengang, musst du mit der Koran Mushaf durchführen. Oder du musst andere sehr schlimme Kufriyat, oder du musst Blut trinken, also Menstruationsblut musst du trinken und solche Sachen. Ja, ne? Schon richtig heftige Sachen. Also um überhaupt mit den Shayatin von den Dschinns in Kontakt zu treten und so weiter, musst du sowieso schon Kufr und Schirk machen. Anders akzeptieren die dich nicht als Handelspartner sozusagen. Tayyip. Und darüber habe ich auch im Vortrag geredet, El-Sihr. Und na. Tayyip. Und als nächster Punkt, die Shayatin arbeiteten hart für Suleiman a.s. Sogar bis nach seinem Tod. Allah sagt sogar, Azab und Muhin, das war für sie eine schmachvolle Strafe. Yani. Und sie arbeiten nach seinem Tod weiter. Warum? Weil Suleiman a.s. starb Und ich starb so im Stehen und so stützend auf seinem Stock. Und danach hat ein Tier diesen Stock langsam gefressen. Und danach, nach eventuell ein paar Jahren, ist Suleiman al-Islam erst umgekippt. Und in diesen Jahren war er schon tot, al-Islam. Aber die Schiatin haben das nicht bemerkt. Warum? Weil es gab auch ein Gerücht, es kam ein Gerücht auf, dass die Dschinn das Verborgene kennen. Und so hat Allah den Menschen und den Dschinn und so weiter, hat ein Gleichnis gegeben, dass die Dschinn das Verborgene nicht kennen. Weil wenn sie das Verborgene gekannt hätten, dann hätten sie nicht noch so hart gearbeitet, obwohl er schon längst tot ist. Allah sagt in Sura 34, Vers 14: Und als wir für ihn den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Dschinn klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten. So. Also da merkt man, dass Djinn das Verborgene nicht kennen. Und na. Und wir beenden hier inshallah. Und das war es dann auch mit der Geschichte von Suleiman a.s. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit der Familie von Imran inshallah. Allah weiß am besten, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين